Die Erklärung der Bundesregierung entgegengenommen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Batzel. Herr Präsident, meine Damen und Herren, da der Bundeskanzler mir um 9:05 für mich bedanke, den Text der Erklärung zugeleitet hat, wie wir eben gehört haben, und wir durch die Zustimmung der anderen Fraktionen eine Fraktionssitzung von 30 Minuten hatten, kann ich also in voller Abstimmung mit meiner gesamten Fraktion und unvoreingenommen, Herr Bundeskanzler, auf das antworten, was Sie hier vorgetragen und angeboten haben. Sie wissen, und dies sage ich als erstes, die Bundestagsfraktion der CDU-CSU und ihr Vorsitzender sind niemals einer Einladung zu einem Gespräch ausgewichen, und wir haben niemals einen Versuch zur Gemeinsamkeit zurückgewiesen. Ich möchte, Herr Bundeskanzler, daran erinnern, und ich füge hinzu, dass dies nicht zufällig war. Ich habe ja doch am Mittwoch an einigen Stellen meiner Rede davon gesprochen, dass ich verzichte, das ein oder andere zurückzugeben, weil das Miteinander in diesem Hause für das sich abzeichnende Übermorgen nicht zerstört werden dürfte. Ich erinnere an alle diese Sätze. Ich habe in dieser Hitze, und ich hatte eigentlich Anlass, ganz anders zu reagieren, ich habe in dieser Hitze zum Beispiel erneut die Rede voll hier zur Diskussion und auf den Tisch gelegt, die die Opposition im Oktober des vergangenen Jahres zu den Fragen des inneren Friedens und der Solidarität der Demokraten hier abgegeben hat. Das haben wir vorgestern gemacht. Und ich habe vorgestern, Herr Bundeskanzler, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, aus eben diesen Gründen die grundsätzliche Einstellung der Bundestagsfraktion der CDU-CSU für diese gesamte Wahlperiode in dieser Frage erneut in Erinnerung gerufen. Unsere ersten Erklärungen zu Beginn eines neuen Parlaments machen wir uns sehr schwer. Sie sind Wort für Wort abgewogen, weil man uns für die ganze Periode soll an jedes Wort erinnern können. Ich habe zitiert am Mittwoch, und ich zitiere dies erneut, und damit ist ein Teil Ihrer Frage, Herr Bundeskanzler, beantwortet, denn Sie hätten eigentlich gleich eine konkrete Antwort auf diese Dinge geben können. Ich habe gesagt, am 29. Oktober 1969, und das vorgestern zitiert, mit Genehmigung des Herrn Präsidenten führe ich erneut in die Debatte ein. Wir werden als Opposition nicht nur dafür sorgen, dass die Koalition hier immer wieder für ihre Politik einstehen und ihre Mehrheit beweisen muss. Wir bieten auch in aller Form die Möglichkeit an, in den Lebensfragen der Nation zur Kooperation aller zu kommen. Ob das zum Nutzen aller Deutschen erreicht wird, liegt ganz wesentlich an Ihnen, Herr Bundeskanzler, nämlich an dem Ausmaß der Stetigkeit und der Offenheit, mit der Sie uns unterrichten, mit uns sprechen und unsere Meinungen in Ihre Entscheidungen einbeziehen. Das gilt. Und wir wollen hier in keiner Frage eine Rechthaberei betreiben. Weil, Herr Bundeskanzler, Sie sich erinnern, dass wir vor etwas über 14 Tagen ein von der ganzen Öffentlichkeit in Deutschland und insbesondere von kirchlichen Kreisen mit hohen Erwartungen verbundenes Gespräch hatten, wo die Hoffnung vieler im Lande war, man würde in diesem Gespräch zwischen Ihnen, Herrn Scheel, Herrn Stücklen und mir, einen Weg finden. Ich hatte auf den offenen Brief des Bischofs Wölver, einer derer, die diesen Wunsch hatten, geschrieben, für das Richtige ist es nie zu spät. Auch das gilt. Wir pflegen nicht, daherzureden. Und meine Damen und Herren, Sie werden mir erlauben, mit dem Blick auf den Ansatz, Herr Bundeskanzler, den ich ein bisschen kritisiert habe durch einen Zuruf, dass ich einen Satz sage, der dann wahrscheinlich Ihnen auch nicht so ganz gefällt. Wir wollen jetzt ja nicht so tun, als sei dies hier kein Parlament mehr. Meine Damen und Herren, ohne den gestrigen Tag hätten wir diese Rede eben des Bundeskanzlers nicht gehört. Und ohne die Festigkeit der Opposition hätten wir, das wird ja doch auch erlaubt sein zu sagen, sicherlich nicht jenes weitere, zwar jederzeit widerrufbare, aber doch immerhin registrierbare Entgegenkommen der Verantwortlichen der DDR bekommen. Ein Beweis dafür, dass es so falsch nicht sein kann, wenn wir sagen, nicht liegen lassen für die nächsten Generationen, auch dies wiederhole ich vom Mittwoch, sondern für eine geraume Zeit, in der wir uns verständigen auf ein gemeinsames Programm der Freizügigkeit. Dies war unser Angebot. Ich verzichte ausdrücklich an dieser Stelle darauf, Herr Bundeskanzler, diesen Punkt in eine Frage zu formulieren, auf die ich jetzt hier im Hause gerne eine Antwort hätte. Das kann man auch in einem Gespräch beantworten. Das gilt nicht für alle anderen Punkte, zu denen ich dann komme. Wenn Sie uns, Herr Bundeskanzler, ermahnen, nun weiterzuarbeiten und dies in Gelassenheit zu tun, dann ist das sicher gut. Und ich glaube, wir auf unserer Seite brauchten diese Ermahnung nicht. Denn es ist unsere Meinung, dass das, was in einer schwierigen Lage zu tun ist, immer ist, sich an die Prinzipien, sich an die Grundsätze und an das normale Verfahren zu halten. Dies ist eine Lebenserfahrung und wahrscheinlich auch eine parlamentarische Erfahrung. Und was ist dann normaler, als hier heute den Haushalt zu debattieren und die Entscheidungen zu treffen, die von diesem Hause getroffen werden müssen. Das ist das Normale. In der Beurteilung der Lage, Herr Bundeskanzler, kann ich Ihnen nur zur Hälfte zustimmen. Sie haben recht. Das konstruktive Misstrauensvotum ist nicht zum Zuge gekommen. Ebenso richtig ist, dass gestern Mittag bei dieser Abstimmung für die Bundesregierung eine Mehrheit nicht gegeben war. Dies ist ebenso richtig. Und nun haben Sie an uns die Frage gestellt, wie haltet ihr es mit Neuwahlen? Ich werde sie beantworten, Herr Bundeskanzler. Aber nachdem Sie zuerst gesagt hatten, wir werden hier also arbeiten und auch 111 und 112 Grundgesetz genannt hatten, dies musste jeder so verstehen, als ich gebe von mir aus den Weg zu Neuwahlen nicht frei. Denn sonst hätten Sie ja hier eine Andeutung gemacht, die Möglichkeiten des Grundgesetzes zu ergreifen. Und es gibt nur einen Mann in dieser ganzen Bundesrepublik Deutschland, den Bundespräsidenten und alle eingeschlossen, der den Weg zu Neuwahlen freimachen kann. Und das ist der Bundeskanzler Willy Brandt. Ein anderer kann das nicht. Herr Bundeskanzler, erlauben Sie eine scherzhafte Bemerkung. Ich glaube, dass wir unsere beider Beratung nicht so weit treiben sollten, dass selbst in solchen Fragen Sie den Rat des Führers der Opposition einholen. Das ist nicht. Das glaube ich, sollten wir nicht tun. Nun, meine Damen und Herren, also unsere grundsätzliche Antwort auf die Frage ist, tun wir das, was unsere Pflicht ist, lesen wir den Haushalt, machen wir die Arbeit, für die wir hier sind, und die Arbeit, die auf der Tagesordnung hier steht. Und das heißt Haushalt der Bundesrepublik Deutschland. Ohnehin spät genug. Wir sind Ende April. Erst durfte er nicht gelesen werden, wegen eines Wahltermins. Und jetzt wissen wir gar nicht, was überhaupt noch das Interesse an diesem Haushalt ist. Und deshalb, meine Damen und Herren, möchte ich nun nach dieser allgemeinen Teil auch zu den 6 konkreten Fragen, Herr Bundeskanzler, mich ebenso präzise äußern, wie dies hier nötig ist, obwohl Ihre Fragen nicht alle konkret waren. Da gab es immer so viele Vorder- und Hintersätze, die man, aber lassen wir das in dieser Stunde. Erster Punkt. Die Frage an uns, hat es einen Sinn, zu sprechen über gemeinsame Feststellungen zur Außenpolitik? Die Antwort heißt, die Bundesregierung kann, wenn sie dies für richtig und zweckdienlich hält, und dies ist ihre Entscheidung, Sie haben mir immer davon eben wieder gesprochen, einen Entwurf vorlegen. Diesen Entwurf werden wir mit aller Gewissenhaftigkeit und aller Ernsthaftigkeit prüfen und uns entscheiden, wenn wir ihn kennen. Wir können doch jetzt nicht ins Blaue hinein sagen, ja, wir werden einem Entwurf zustimmen. Wir haben doch auch, meine Damen und Herren, daran zu denken, dass hier in dem Hause wir alle Mühe haben, wenn wir ehrlich sind, mit dem Gang der Ereignisse gerade noch mitzukommen. Ob das aber unsere Bürger alle verstehen, wenn jetzt etwa der Verdacht einer Geheimniskrämerei in dieser Frage aufkäme, dazu ist kein Anlass. Unsere Haltung hier ist klar und ist jedermann bekannt. Herr Bundeskanzler, machen Sie also, wenn Sie es für richtig halten, einen Entwurf. Den wollen wir dann besprechen. Da Sie aber zugleich sich hier festgelegt haben, selbst das zeitliche, kurzfristige Liegenlassen des Vertragswirkes abzulehnen, haben Sie natürlich den Spielraum und den zeitlichen Raum für Zusammenwirken so eingeengt, dass ich fürchte, Herr Bundeskanzler, dass selbst wenn wir Pfingsten hätten zum Sonntag und wir alle dann die besonderen Gnaden dieses Tages genießen könnten, wir zu diesem Wochenende mit der schwerwiegenden Frage nicht fertig werden könnten. Das heißt, Herr Bundeskanzler, in dem Zeitablauf und in der Bereitschaft zur normalen Arbeit, in den beiden Dingen, liegt der konkrete Beweis für den Gehalt der Rede, die wir hier eben gehört haben. Herr Bundeskanzler, Sie haben auf Berlin hingewiesen.